Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und begrüße euch ganz recht herzlich zur 17. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute am 14.12. Wir beginnen mit 6 Minuten Verspätung. Mein Name ist Vako und ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll macht der liebe Elda. Anwesend sind der Martin, der Wolf, der Sven, die Vako und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten dann mal als erstes die letzten 2 Protokolle abzusegnen. Letztes Mal waren wir ja nur zu dritt und nicht beschlussfähig. Da haben wir das Protokoll vom 16. November. Gibt es da Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, das ist das einstimmig angenommen. Und das Protokoll vom 30. November, gibt es da Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall, dann haben wir es auch einstimmig angenommen und beginnen mit den Berichten des Landesvorstands, und zwar mit Sven. Ich danke dir. Sorry, sollte ich mich noch kränklich anhören, dazu komme ich gleich noch. Ich war auf dem Bundesparteitag 2023-2 in Hamburg, entsprechende Vernetzungsarbeit. Ich denke, da werden die restlichen Landesvorstandsmitglieder ebenfalls das noch mit aufnehmen können. Hab noch dort kurz zumindest mit noch Instagram bespielt. Ansonsten habe ich jetzt noch über die Tage und vor allem heute noch Tickets beantwortet. Ansonsten war ich ziemlich nach dem Bundesparteitag durch Covid ausgenockt gewesen, bin es jetzt immer noch leicht, und das ist so die aktuelle Lage. Ich komme aber so langsam wieder auf die Beine, kann gut sein, dass ich was vergessen habe, war viel kurzfristiger Kontakt noch zwischendrin. Jo, danke dir und erstmal gute Besserung. Wenn es Fragen oder Anmerkungen gibt zu unseren Tätigkeitsberichten, machen wir das am Ende, wenn wir einmal durch sind. Ich mache dann weiter. Ich war nicht auf dem Bundesparteitag. ich habe am 1.12. gegen Blogbeitrag online, da habe ich so ein bisschen was Nachgang der Marina geschrieben, auch mit den Links zu den Ergebnissen und Präsentationen. Dann hatte ich eine Vorstandssitzung und auch einen Stammtisch in Düsseldorf. Am 6.12. war die ÖA-Sitzung. Dann habe ich einen Text vorbereitet für die NRW-Info-Mailing-Liste und als Blogbeitrag auf dem Vorstandsblog zu den Flyern, die dann mit so einer knappen Woche Verspätung doch noch hier eingetrudelt sind. Also, wir haben Flyer für den Vorwahlkampf kostenlos. Bitte einfach an Vorstand@ schreiben und dann bekommt ihr ein Paket zugeschickt. Wenn es dann, das sind so ungefähr 120 Flyer, die dann in so einen Maxi-Brief reinpassen, wenn es noch mehr geben soll, gerne nochmal an Vorstand schreiben. Ja, Flyer habe ich auch verschickt. Die Nachfrage war bisher noch nicht so groß. Dann habe ich mich um die Nachzügler gekümmert. Da zur Datenschutzschule, dann gab es dann noch Anfragen bezüglich der Zertifikate. Dann habe ich mich so ein bisschen auf Location-Suche gemacht für den nächsten Landesparteitag. Habe Kontakt aufgenommen mit dem Stefan aus Niedersachsen wegen des Shops, den die da aufbauen. Habe unseren Zeitplan, den wir gemacht haben, während unserer Klausursitzung auch mal ins Wiki gepackt. Ist noch Entwurf. Ich werde es dann auch nochmal irgendwo präsent verlinken und dann auch, wenn neue Termine und so feststehen, ergänzen. Ja, und ansonsten so das Übliche. Spam-Tickets und ein bisschen Kalenderpflege. Das war's von mir. Oh, und dann wäre der Wolf als nächstes dran. Oh. Hallo? Ah, ja, falscher Knopf. Sorry, ich war bei verschiedenen Sitzungen, sowohl im Kreistag als auch in dessen Ausschüssen, ebenfalls in der Stadt Troisdorf, im Ortsausschuss. Wir haben eine Begehung vor Ort da gemacht. Es gab Fraktionssitzungen, es gab Verwaltungsratssitzungen und das geht auch bis kurz vor Weihnachten noch so weiter. Ansonsten war ich zwischendurch bei der Akkreditierung für den KMV in Duisburg und bei der Marina NRW. So, und das war's. Danke dir. Und als nächstes Isan. Ich war auch am Bundesparteitag in Hamburg, war bei der AE, AGÖA-Sitzung am 6. Habe einen Teil des Dicken Engels am 12. verfolgt, habe AGÖA-Sitzung Arbeit gemacht, Social-Media-Arbeit und auch Tickets und Spams und dergleichen geschützt. Dir und der Martin ist dann auch wieder back. Wie weg? Back. Zurück bist du. Ja, ich bin wieder da, genau. Ich war 3 Wochen in Reha. Und heute hatte ich dann auch wieder die erste Sitzung vom Zwecksverband bei uns in der Stadt. Und da, deswegen gibt es da halt viel zu berichten. Okay, trotzdem danke. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, ich mache weiter mit Berichte Statistik. Mitgliederstand heute 1381, davon stimmberechtigt 617. Dann haben wir hier Barkassenbestand und Kontostand. Ja, ist vom 16.11., deswegen lese ich das noch nicht nochmal vor. werden wir dann aber in der nächsten Sitzung wieder aktualisiert haben. Die VKV-Kontostände findet ihr, wenn ihr da nachschauen wollt, wie viel ihr da noch habt, auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de und da unter Kontostände. Der Stand ist 5.6., aber da hat sich auch seitdem nichts verändert. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Dann mache ich weiter mit den Terminen. Morgen, 15.12., sind parallel einmal die Bund-Länder-Koordinationskreis Europawahl im Mambel und zeitgleich auch um 19.30 Uhr Austausch über den Haushalt 2024, eine Einladung des neuen Bundesschatzmeisters. Die treffen sich im Jitsi, ist das, glaube ich, noch? Ja. Ja. Dann haben wir am 20.12. 19 Uhr wieder die AGÖA-Sitzung. Dann gibt es für die Unterstützungsunterschriften 2 Deadlines von der Bundesgeschäftsstelle. Für die unbestätigten UUs ist es der 31. Januar und für die bestätigten UUs der 1. März. Dann werden wir im April einen Landesparteitag haben. Datum steht noch nicht genau fest, Location auch noch nicht. Dann habe ich hier noch am 8. Juni den CSD in Bielefeld stehen und am 9. Juni Wahlen zum Europaparlament. Haben wir irgendwas vergessen? Okay, da machen wir mal weiter im Protokoll. Anträge haben wir keine. Wir haben aber 3 Sachen im Umlauf beschlossen. Und zwar war das einmal mein Finanzantrag. Für das Mailing der Flyer habe ich für Porto und Versandtaschen 120 Euro beantragt. Das wurde mir genehmigt. Das war Ticket Nummer 513339 und mit dem Ticket 513514 haben wir ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. So, und dann ist noch frisch im Pad. Ein VKV-Antrag aus Köln, Ticketnummer 513642. Das ist viel Text. Ich kürze das mal ab, weil ich auch mit dem Ingo gesprochen hatte im Vorfeld. In Köln hat sich ja im Sommer entschieden, den Kreisverband aufzulösen und als VKV weiter zu bestehen. Das heißt, da wird sich auch das Bankkonto dann auflösen bzw. wird gekündigt werden. Da ist auch kein Geld mehr drauf und deswegen hat er jetzt insgesamt 362,32 Euro beantragt für die Lagerkosten im Dezember und Januar. Dieses Lager wird dann voraussichtlich Mitte Januar aufgelöst werden, sodass diese doch echt hohen Kosten auch nicht weiter entstehen. Ja, diesem Antrag ist auch stattgegeben worden und Wolf, ich schubse dir das dann gleich noch in die Schatzmeisterei rüber, ne? Alles gut, Dankeschön. Gut, aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier etwas zu berichten? Gibt es Mitgliederversammlungen, Stammtische, irgendwelche Änderungen, was Termine angeht? Gerne auch aus den ZuhörerInnenraum. Also aktuelles ja, was Mitglieder angeht eher nicht, aber vielleicht hat es jemand sogar in den Tagesthemen mitgekriegt. Ansonsten ist das breite Wellen geschlagen in der lokalen Presse. Das Örtchen, wo ich lebe, oder die Kleinstadt, kleine kreisangehörige Stadt mit 75.000 Einwohnern, Troisdorf, hat sich erdreistet, dem Wunsch der Firma Diehl, das ist eine Rüstungsfirma, die hier am Standort bereits Munition produziert. Die wollte die Produktion ausweiten. Und die Stadt Troisdorf hat ein Vorkaufsrecht vom Rat beschlossen, dem Bürgermeister beauftragt, das auszuüben, sodass im Prinzip dieser Erweiterung zunächst mal ein Riegel vorgeschoben ist. Es sei denn, die Firma mietet das Grundstück von der Stadt und handelt mit der Fristen aus, wann sie das auch wieder aufhört. Und das hat es immerhin dahin geschafft, dass sowohl die Frau Strack-Zimmermann als auch der Herr Pistorius, also alles auf Bundesebene, dann der Überzeugung war, dass die Stadt Troisdorf die Verteidigung der Ukraine und damit auch die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschlands votiert und das ein CDU-Bürgermeister. Schande über uns. Wir finden das übrigens gut. So wird man berühmt. Okay, danke dir. Dann habe ich noch den Reinhard im Sprechenraum. Ich habe an den Grenzbauer mal eine Frage. Ich hatte ihm eine E-Mail geschrieben und ich warte auf eine Antwort, auf eine diesbezügliche Antwort. Zwecks der Sache, ob ich ihm die Unterlagen jetzt per Post zustellen soll oder nicht. Das habe ich ihm mal beantwortet. Ja, wenn du gerade eine E-Mail geschrieben hast. Bitte? Nicht gerade, sondern vor 2-3 Wochen, 4 Wochen. An Vorstand oder an wen? An den Grenzbauer. An Wolf. Reinhard, hast mir vor 2 Wochen mitgeteilt, dass der Herr Klein, der bei der letzten Sitzung leider nicht persönlich da war, der Meinung war, dass das irgendwie nichts bringt, dass er sich darum kümmert, das Konto zu schließen bzw. der Bank Bescheid zu sagen und der Meinung ist, dass das der Vorstand machen müsste. Dazu kann mich dieser Herr gerne anrufen oder per E-Mail kontaktieren. Weil das kann man sich zwar wünschen, aber das ist leider nicht so. Und ich kann ihm das auch gerne erklären, warum der Landesvorstand dann nicht der richtige Ansprechpartner für die Bank ist. Er wird sich da bewegen müssen. Und da kannst du mir auch keine Unterlagen zuschicken, weil das hilft nichts. Weil der Kurt müsste zumindest dann mal der Bank Bescheid geben und sagen, jetzt ist der Grandpa Wolf der Bevollmächtigte, der darf das. Aber ohne irgendeine Aktion vom guten Kurt wird da nichts passieren. Okay, das spreche ich nochmal mit dem Kurt, ne? Okay, gerne. Okay, prima. Dann haben wir das ja auch geklärt. Aktuelles zur Europawahl. Ja, also wir haben da im Pad verlinkt die Planungsseite vom Bund und wir haben auch ein Planungspad NRW, was ich vorhin schon erwähnte. Seit knapp 14 Tagen kann man bei uns Flyer bestellen für den Vorwahlkampf, Kandidatinnenflyer zur EU-Wahl und Flyer zur Chatkontrolle. Da gibt es einen Blogbeitrag auf der Vorstandsseite, was man dazu tun muss. Dann haben wir als Next-To-Do auf der Webseite, hatten wir mal besprochen, dass wir da bei den Kandidatenseiten noch Videos gerne hätten, kurz ein Vorstellvideo. Und dann Kopfplakate. Ich denke, da sollten wir jetzt mal langsam auch in Aktion treten. Der Oliver hatte ja geschrieben, er benötigt Infos von beiden Kandidaten. Welches Foto sie nehmen möchten für das Kopfplakat, den Namen nochmal korrekt ausgeschrieben und den Claim, also den kleinen Spruch dazu. Und das am besten nicht so auf Zuruf, sondern das wäre toll, wenn ihr das sammelt in einem Pad oder sonst irgendeinem Dokument, dass er darauf zurückgreifen kann. Und dann kann er die Plakate auch fertig machen, weil es ist ja das gleiche Design, was er auch schon mal benutzt hat. Seid ihr da weitergekommen, Sven Elder? Ja, also bisher bin ich jetzt ein bisschen im Austausch mit den Kreativen dann auch, zumal ich selber jetzt da wenig Erfahrung drin habe, was bisherige Wahlkämpfe angeht, weil ich ja bisher so selten irgendwo angetreten bin. Ich habe schon dort mit denjenigen immer nachgefragt, welche Arten von Daten die brauchen von mir. Also sei es jetzt, was für Claim, was für Name, vielleicht sogar was für ein was für ein Bildformat oder auch für eine Bildgröße oder Bildauflösung in der Form. Da bin ich jetzt mit denen schon im Austausch. Ja, das hatte ich ja mitbekommen. Daraufhin hatte Oliver ja euch ja geschrieben, was er braucht von euch. Ich wollte nur fragen, ob er das jetzt schon hat oder noch nicht. Bisher noch nicht von mir. Also da bin ich jetzt auch mit dem Sven noch nicht übereingekommen, was jetzt da ist. Also leider passiert das immer nur so zwischen Tür und Angel, der Austausch, aber der kommt. Ja, wegen des Austausches, deswegen mein Tipp, nicht auf Zuruf im Telegram-Kanal, sondern ein Dokument fertig machen und sagen, hier, da hast du alle Infos und ihm dann halt, muss man ihm eben auch noch ein bisschen Zeit geben, weil er muss das auch zwischen Tür und Angel machen. Okay. Hier, Elder, ich mache ein Pad fertig und lass es dann zukommen. Jo, super, danke dir. Super. Was wir dann noch machen müssten als nächstes wäre, darüber zu entscheiden, wie viele Plakate wir denn in Auftrag geben wollen, weil dann danach können wir erst im Prinzip mal Angebote checken und auch die Deadline erfragen. Ich würde sagen, es wäre gut, wenn wir dann druckfertige Daten Anfang Februar hätten, sodass wir Anfang Mitte Februar die Plakate auch bestellen können. Ich hatte mal eine Plakatabfrage gemacht, da ging es eigentlich um die anderen Plakate, aber das mit abgefragt. Das ist allerdings nicht repräsentativ, weil es gab nur 5 Rückmeldungen, aber da war Stand der Dinge von Sven 85 Plakate, von Elder, weil Recklinghausen da ordentlich zuschlagen möchte, 130 Plakate. Frage an die KollegInnen, wie viel Kopfplakate sollen wir bestellen? Ergänzend kann ich noch sagen, zur Landtagswahl haben wir von 5 KandidatInnen Kopfplakate bestellt und zwar jeweils 200, also insgesamt 1000 und ungefähr 800 sind auch abgefragt worden. Naja, ich würde sagen, dadurch, dass vermutlich auch NRW zu diesen Spitzen 3 plus Elder und mich tendieren wird, würde ich vermutlich einfach von denselben Bestellzahlen ausgehen, also jeweils 200, weißt du? Ich würde das unterstützen. Also wenn die Erfahrung lehrt, dass da auch, dass zumindest zum großen Teil abgenommen wird und auch plakatiert wird vor, dann wäre alles unter 1000 NRW-weit mehr als unsichtbar. Das sollten wir schon machen. Also 200 Stück pro Kopfplakat. Ja. Und wir hatten ja gesagt, dass wir die dann auch kostenlos zur Verfügung stellen und für Menschen, die die aufhängen wollen. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, was das in etwa kostet. Wir hatten beim letzten Mal ja eine Druckerei aus Bad Driberg beauftragt. Da hatten wir damals verglichen auch mit Flyer Alarm und noch irgend so einem Online-Druck. Service und das lag so in der Mitte. Ich fände es ganz gut, wenn wir die auch wieder nehmen könnten, weil da haben wir auch einen persönlichen Ansprechpartner oder eine persönliche Ansprechpartnerin. Denn wir müssen uns dann halt auch noch überlegen, wohin wollen wir die geliefert haben? Wahrscheinlich ja erstmal ins Lager. Da muss dann aber jemand sein. Müssten wir den Daniel ansprechen. Der hat einen Schlüssel fürs Lager, dass der dann an dem Tag auch kann. Also das muss auch ein bisschen abgesprochen werden. Und genauso wie die Plakate dann zum Landesparteitag kommen. Denn da wollen wir ja einen Großteil, wenn es geht, verteilen. Gut, ich werde mich dann mal kümmern um Druckereikosten bis zur nächsten Sitzung. Und schauen, was die dafür Fristen haben. Aber ich denke, am Anfang Mitte Februar sollte okay sein. Ja, das müsste funktionieren. Ich möchte noch eins ergänzen, weil ich die Plakate ja auch aufgehangen habe. Es wäre schön, und wenn da bereits ein direkter Draht mit der Druckerei besteht, wenn die Lochbohrungen ein Ticken größer wären, weil da passen nur relativ dünne wie nennen sich die Dinger? Kabelbinder. Die Kabelbinder durch und also wir benutzen im Allgemeinen etwas größere, damit man die auch an breiteren Masten festmachen kann. Das war zum Teil sehr, sehr umständlich, die da einzufädeln. Ja, das kann ich ja weitergeben. Das wird maschinell gemacht. Ich nehme an, dass sie dann einfach bloß eine Stanze mit 1-2 Millimeter mehr benutzen und das wird das Problem ja schon beheben. Gut, wenn wir zu dem Thema Europawahl nichts mehr haben, mache ich flugs weiter. Da kann die Sandra schon mal in den Zuhörerinnenraum kommen. Sandra, du hast uns eine E-Mail geschickt. Ticketnummer 513487. Einstieg in die Themenarbeit Nordrhein-Westfalen. Magst du uns dazu was sagen? Ah, hallo Sandra. Ich sehe dich, aber ich höre dich nicht. Also ich bin jetzt da und sag mal erstmal guten Abend in die große Runde. Guten Abend. Ja, ich habe die Themenbeauftragung im Bund aufgegeben. Ich habe das schriftlich dem 17. Bundesvorstand schon an dem Sonntagabend auf dem BPT zukommen lassen. Ich habe das in der Polgef-Sitzung bekannt gegeben und habe dazu auch ein bisschen meine Meinung gesagt. Und ich habe auch überlegt, aus der Partei auszusteigen. Aber es gibt so ein paar PiratInnen, die mögen halt meine Arbeit und ich würde jetzt wieder voll in Nordrhein-Westfalen einsteigen. Die Fragen, die ich dazu habe, der Helder hat ja mal so tolle Ressorts gegründet und ich glaube, meiner war der Ressort 4 oder 5. Da waren dann mehrere politische Themen drin verankert. Wird immer noch so gearbeitet oder habt ihr da was geändert? Also es hat sich dahingehend nichts geändert, weil es ja auch keinerlei programmatische Aktivitäten mehr gegeben hat in NRW. Die Ressort-Einteilung vom Elder, das waren 5 Gruppen und ja, bei dir wäre das dann die 4. Gruppe Gesundheit, Familie und Soziales. Genau, in diesen 3 Bereichen. Wenn ihr das wollt, würde ich mich wieder so ein bisschen mehr reinhängen. Es ist ja nicht so, dass ich zu politischen Dingen wie Familie und Soziales keinen Kontakt mehr habe. Natürlich habe ich Kontakt und lese natürlich auch Sachen aus meiner Stadt, aus dem Land Nordrhein-Westfalen, wenn es zum Beispiel um Krankenhausschließungen geht. Wir stehen ja kurz vor der Kommunalwahl und da würde ich dann gerne für die Kommunen, wo Piraten antreten, meine Arbeitskraft in Gänsefüßchen natürlich anbieten und an Wahlprogrammen mitschreiben. Wo ich jetzt natürlich mehr hingucken muss, ist eben halt der Föderalismus. Ich muss dann aufpassen, dass ich die richtigen Themenbereiche im Bereich Gesundheit, Familie und Soziales ja, die Nachrichten, die es jetzt eben so gibt, in diesen 3 Bereichen ein bisschen mehr verfolgen. Ich würde dann auch unter Umständen eine Mumble-Sitzung etablieren wollen, wenn ihr damit einverstanden seid. Ja, also erstmal super, klar, klasse, vielen Dank. Ich finde das toll, dass du uns erhalten bleibst. Und ich kann da auch gerne helfen und unterstützen. Ich sehe auch hier jetzt gerade, es gab ja da auch noch nie irgendwie eine Bewegung. Das heißt, es gibt da auch keine Wiki-Seite und nichts. Aber du hast ja mit Isan und mir auch den Kontakt zur AGÖA. Dann können wir das also auch besprechen, wie wir das dann eben auch verbreiten und anbieten. Ja, Frage in die Runde. Sollen wir denn bei diesen Resorts, bei dieser Einteilung bleiben? Rückfrage, ich bin nicht so lange dabei. In welche Resorts gehören da zusammen? Ja, ich habe ja gerade nachgeguckt, ich lese mal vor. Resort Nummer 1, digitales Datenschutz und Transparenz. 2 ist Bildung, Sport und Kultur. 3 ist Umwelt, Wohnen und Verkehr. 4 schon angesprochen Gesundheit, Familie und Soziales. Und 5 wäre Sicherheit, Recht und Wirtschaft. Also diese Ressortaufteilung macht zum einen Sinn. Zum zweiten weiß ich ja, dass die Sandra eine ausgesprochene Kennerin und viel berufliche Erfahrung halt auch in dem Bereich Gesundheit mit reinbringt und also aus meiner Sicht herzlich willkommen. Wir können uns über jede Verstärkung in dem Sinne freuen. Genau, also ich kann das auch nur begrüßen, dass quasi Ressort oder generell Themenarbeit in NRW wieder anläuft und würde mich darüber freuen. Ja, Sandra, du hörst nur positive Rückmeldungen. Ja, das ist... Entschuldigung, Helder, ich wollte dich nicht unterbrechen, erst du. Ach so, ja, ich wollte nur sagen, ich finde das schon mal sehr klasse, dass wirklich noch diese alte, war auch sehr, sehr alte Idee, die ich ja damals mal hatte, als ich ja noch politischer Geschäftsführer dieses Landesverbandes war und versucht habe, da noch ein bisschen die politische und programmatische Arbeit im Landesverband wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich finde es auch gut, dass diese Idee weiterhin wieder aufgenommen wird und wieder vorgeführt wird. Daher schon mal auch ein Danke meinerseits. Elder, du bist total übersteuert, außer du redest langsam und leise. Ich glaube, dann geht's. Ich versuch's. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Aber gut. Also dann schon mal danke. Ich habe alles verstanden. Dann gut rüber. Ja gut, dann werde ich mir ein paar Gedanken machen. Wacko, du kannst damit rechnen, dass ich nach ein, zwei Links fragen werde in den nächsten Tagen. Und dann stürze ich mich ab 1. Januar komplett in die Arbeit für NRW. Super, finde ich toll. Und wie gesagt, wenn du dann eine Sitzung oder sowas machen möchtest, dann Bescheid sagen, damit wir das halt eben auch gut verbreiten können. Wir können ja auch einen Beitrag schreiben auf dem Vorstandsblog, dass wir jetzt dieses Resort da beleben möchten. Und dann wendest du dich einfach an mich und Isan. Das werde ich tun. Dann bedanke ich mich. Ich bin dann jetzt auch gleich direkt aus dem Internet raus und ich wünsche euch noch einen schönen, erfolgreichen Abend und danke für den tollen Empfang. Dir auch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das ist doch mal was Erfreuliches. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn wir es jetzt auch hinkriegen, dass ich glaube, das war dann jetzt Resort 3 mit Bauen tatsächlich ans Laufen zu bekommen. Däumchen sind gedrückt. Und ich mich jetzt wieder auch mehr auf die NRW-Bildung konzentrieren kann, dann kriegen wir auch die thematische Arbeit wieder ins Rollen. Das freut mich auf jeden Fall, dass die Tendenz da nicht nur gerade mit dem Mitgliederzulauf bei uns so entsteht, sondern auch mit dem thematischen Zulauf. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich hatte hier den LPT nochmal aufgeschrieben als Tagesordnungspunkt. Wir sind jetzt gerade dabei, der Frank Renner und ich, in Düsseldorf was zu suchen. Wir haben da eigentlich auch ein Objekt im Auge, das wäre das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Düsseldorf. Aber in Düsseldorf ist das so, dass es da einen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung gibt, über den das erstmal alles läuft. Und sollte diese Halle da nicht verfügbar sein, dann kann er uns hoffentlich ein anderes Angebot machen. Und ich hoffe, dass das auch noch vor Weihnachten und vor den Winterferien passiert. Dann wollte ich nochmal fragen, weil ich dann die Wiki-Seite auch entsprechend schon mal einrichten würde. Wir haben ja auf jeden Fall das Amt des politischen Geschäftsführers nachzuwählen, aufgrund des Rücktrittes. Aber ich denke mal, die nicht vergebenen Ämter, die sollte man ebenfalls dann nochmal zur Wahl stellen. Also das wäre eine zweite 2V und ich glaube noch einmal BeisitzerInnen, was sowieso noch verfügbar wäre. Ja, kann ich nur unterstützen. Gut, dann würde ich das nämlich auf der Wiki-Seite schon mal so einrichten und ja, Satzungsänderungsanträge, denkt da dran. April ist zwar noch lange hin, aber ich weiß, dass der eine oder die andere da was plant und man kann sie, wie gesagt, schon einreichen. Also man kann sie jetzt schon mal, wenn man vielleicht über Weihnachten Zeit hat, formulieren und einreichen. Ich glaube, Wolf, wir müssen da mal einen Satz in unsere Satzung schreiben, wie das mit der Auflösung ist von Kreisverbänden und Konten. Dieses Problem, dass wir das nicht in der Satzung stehen haben, das sollten sich Untergliederungen auflösen, dass Geld automatisch an den Landesverband zurückgeht. Das Problem ist aber, dass wir da in die Landesverbandssatzung alles reinschreiben können, was wir wollen, solange das nicht verpflichtend den Kreisverbänden aufgegeben wird. Die paar, die wir noch haben, sollten wir darauf ansprechen. Also inzwischen sind genügend Kreisverbände zugeklappt worden, sodass das eigentlich jedem vor Augen stehen muss, dass das zumindest eine Möglichkeit ist, wie sich Dinge entwickeln können. Und das sollten vor allen Dingen die Kreisverbände beschließen. Weil da muss es in die Satzungen rein, weil das sind die Konten eröffnen und die Ansprechpartner sind für die Banken. Wir können da viel in die Satzung reinschreiben. Deswegen wird die Bank trotzdem sagen, eigenständige Körperschaft, deswegen auch Körperschaftssteuererklärung. Und bleiben Sie mir weg. Also von daher, wie viele Kreisverbände haben wir noch? Tatsächlich real existierende? 5 oder 7, ne? Ja, 5 und ein Regionalverband. Bezirksverband, genau. Dann schlage ich vor, dann mach doch einen Mustersatzungssatz dazu, den die dann übernehmen können. Dann braucht man nicht immer das Rad neu erfinden. Genau, und das könntest du dann auf dem LPT vielleicht auch einmal vorstellen und dann, dann können wir halt nur hoffen, dass die das dann auch in ihre Satzung schreiben. Wir könnten höchstens in unsere Satzung reinnehmen, dass KV-Gelder nur ausgezahlt werden, wenn diese Satzungsänderung durchgeführt ist. Das hilft dann. Ja, gerne. Wie gesagt, es ist ja jetzt schon möglich, Anträge zu stellen. Und ich glaube, es gab noch irgendwas anderes, wo wir auch nochmal an die Satzung ran wollten. Vielleicht stelle ich auch noch den Antrag, nachdem wir unser Wahlprogramm schon so schön gegendert haben, und will ich vielleicht auch mal unsere Satzung in NRW gendern. Okay, ja, dann nur noch mal Hinweis an meine KollegInnen. Wir haben mit der Ticketnummer 513637, das hat uns Martin eingescannt, von der Beauftragten für Inklusion einen Flyer-Vorschlag bekommen und da wird um Feedback gebeten. Also wer da Lust und Zeit hat, sich den mal anzuschauen und ihr da Feedback zu geben, gerne. Dann habe ich noch den Renner im Sprechenraum. Ja, Marco, ich wollte den Vorschlag, den du da machst, ganz heftig unterstützen, weil dann könnten wir uns andere Probleme, wir sind diesmal wahrscheinlich schenken. Genau, ihr seid auch nicht die Einzigen in Duisburg, das sei dazu auch noch gesagt, wo wir diese Probleme haben. Komm noch mal drauf zurück, wenn es nicht weitergeht, ne? Okay, gut, dann wären wir quasi am Ende, oder gibt es noch etwas Sonstiges, Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Wir haben gleich noch einen kleinen NÖ-Teil und vorher werde ich aber die Sitzung schließen. Und bevor ich die Sitzung schließe, werde ich nochmal den nächsten Termin ankündigen. Wir schaffen das punktgleich zwischen Weihnachten und Silvester in 14 Tagen. Am 28.12. wäre unser nächster Termin um 20.30 Uhr, wie gehabt, ein Donnerstag. Dann wünsche ich euch erstmal ein bisschen geruhsame Zeit und ein schönes Fest, wer es denn feiert, und schließe die Sitzung heute um 21.14 Uhr. Vielen Dank.